Ich mach's auch ohne Gummi. Gummi. Gummi. Ohne Gummi. Und ich denke. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Und daher ein bisschen peinlich. Ja, das stimmt. Gut ausgebildete Uhr. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Hallo und herzlich willkommen zum 6. Ich mach's auch ohne Gummi Podcast. Ja, gleich zu Anfang wollen wir da mal was Persönliches sagen. Also erstmal erklären, warum kommt dieser Podcast so spät? Ich könnte jetzt sagen, ja, ich mach, was ich will und dass ich die Vorgabe hatte, alle 14 Tage oder zum 1. und 15. einen Podcast zu machen. Weil das ja meiner ist, kann ich da ja machen, was ich will. Aber eigentlich ist das nicht so. hatte ich auch nie vor. Nur ich hatte jetzt in den letzten, ja, die letzte Woche war sehr ereignisreich und eigentlich die letzten 2 Wochen. Und da gab es dann immer so kleine Dinge, die mich davon abgehalten haben, diesen Podcast zu machen. Und als ich ihn dann aufgenommen habe, da war ich noch guter Dinge, denn ich hatte ihn schon mal aufgenommen. Es gab schon mal einen, aber den wird wohl nie jemand hören. Und als ich ihn dann hochladen wollte, sagte mir meine Internetseite, nö, das will ich nicht. Heute nicht, vielleicht morgen. Ja, dann habe ich mir gedacht, dann probierst du es doch einfach morgen. Machst du es nicht heute, hast ja Zeit. Weil der Podcast wird ja nicht am 31. aufgenommen oder am 14., sondern schon etwas eher. Ja, aber die Zeit verging. Ich konnte am nächsten Tag auch nichts machen und musste mich darum kümmern, was denn da los ist. Ja, wie sich herausstellte, sind Plugins für WordPress ganz, ganz böse Dinge. Und wenn dann noch dazu kommt, dass die hochgeladenen Podcasts auf einem anderen Server sind als auf dem, wo sie abgerufen werden, dann gibt es da ganz viele, wie soll man das sagen, böse Dinge, die passieren können. Und genau das ist eingetreten. Wie soll ich das erklären? Also da, wo ich die sonst hochlade, das hat nicht mehr funktioniert und als Backup habe ich da noch einen anderen Server. Aber wenn beide kaputt gehen, also nicht kaputt, aber wenn der eine nicht mehr funktioniert, der Backup-Server, aber der richtige eigentlich funktionieren sollte, dann stehst du da mit dem Talent und nichts geht mehr. Ja, wer zwischendurch auf meiner Internetseite war, hat davon gar nichts mitgekriegt, weil die Podcasts immer verfügbar waren. Weil in der heutigen Zeit brauchst du ja nicht nur einen Backup-Server, du brauchst ja gleich 15. ja, das Problem ist jetzt allerdings gelöst. Gott sei Dank. Und ich habe mir gedacht, bevor ich da nicht in der Lösung gefunden habe, dass meine Podcasts immer verfügbar sind, werde ich auch keinen neuen hochladen. Und genau aus dem Grund, weil der eine nicht verfügbar war und der andere nicht mehr so wollte, habe ich da jetzt halt Lösungen finden müssen. Und das Plugin, beziehungsweise das kleine Programmchen, was dafür zuständig war, was immer geguckt hat, ob das da ist oder da ist, das musste auch ein bisschen umgebastelt werden und Denn zwischendurch, das war so nachts, da weiß bestimmt keiner was von, da hat habe ich das alles umstellen müssen. Zwischendurch war meine Seite sogar mal auf einem Freehoster und kein Mensch hat es mitgekriegt, weil der andere Server, wo das jetzt gerade drauf gehostet wird, ein bisschen was dran rumgespielt werden musste. Naja, und das habe ich dann halt wieder hinbiegen müssen. So, jetzt funktioniert wieder alles. Bis zum nächsten Crash. Alle Podcasts sind wieder da oder sind immer noch da. Jetzt ist nicht nur ein Backup da, sondern jetzt gibt es direkt auch noch einen zweiten Backup-Server, der wirklich nur dafür da ist, um den Podcast darauf zu hosten, sagt man da ja. Und ja, jetzt sollte das eigentlich alles besser funktionieren. Ist immer so ein Problem, wenn man sagt, ach, ich mache das einfach mal und schauen wir mal, was passiert. Aber ich glaube, das ist für sowas überhaupt nicht der richtige Weg gewesen. So, ja, jetzt noch kurz, falls du mich mal erreichen möchtest, kennst du die Wege? Alles erreichbar unter www.ichmachsauchohnegummi.com. Da erreichst du mich auf vielen, vielen Wegen. Facebook, Twitter, Telefon, E-Mail, was auch immer. Alles da. YouTube gibt's da auch. Ah, es gibt so vieles. So, heute ist das, also heute ist auch wirklich heute. Das heißt, hier ist jetzt gerade der 15. März und nein, ist nicht. Wieso sage ich 15. März? Heute ist der 19. März. Mann. Ich sehe nur noch Zahlen, PHP-Code und ganzen Scheiß hier. Wir haben jetzt den 19. März um 11.32 Uhr. Und deswegen, diese Folge ist auch schon wieder so ein bisschen so ganz vollkommen unvorbereitet. Aber ich wollte das eigentlich so nicht machen, aber nun mal, jetzt ist es nun mal so. Ja, was machen wir heute? Heute machen wir als erstes den WordPress-Blog fertig, denke ich mal, wenn ich das hier so hinkriege. Und eine Geschichte gibt's auch gleich. Ja, meckern, ich mecker, nö, soll ich meckern? Ich habe eigentlich nicht so viel zu meckern im Moment. Ja, Spam-Frauen gibt's nicht mehr. Was ich noch habe, ist, wäre eine Frau, die gerade Counter-Strike spielt. Aber naja, ob das so lustig ist, ich schau mal, ob ich das hier reinmache. Das wird sich erst später ergeben. Vielleicht im Schnitt. Oh. So, ja, dann wollen wir doch eigentlich gleich zur Geschichte kommen. Oder soll ich noch schreiben? Ich schreibe nichts. Wir wollen nicht schreiben. Ich kann nicht schreiben, deswegen rede ich doch. Ja, was soll ich noch was sagen, was die letzten 14 Tage los war? War da irgendwas los, außer diesen Scheiß mit den Servern und Plugins? Ja, es war eigentlich sehr viel los. Vieles, was mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Das lassen wir einfach mal so stehen. So, dann wollen wir uns doch mal der Geschichte widmen. Ist diese Geschichte diesmal keine Geschichte? Oder doch? Ich weiß das gar nicht. Ich habe die Geschichte hier, aber ist das eine Geschichte? Ist das ein Text, ein Brief? Ist das, ich glaube, das ist ein Brief. Also man könnte es als Brief sehen. Es gibt ja Leute, die schreiben nur Briefe. So richtig auf Papier und so. Mann. Ah ja, ich wollte noch sagen, dass es vielleicht bald wieder ein Video, ein Review-Video gibt. Also das sind so Videos, wo man Klamotten bewertet, beschreibt und bei mir wohl eher bekleckert. Aber naja, das werdet ihr dann sehen. Also ich habe da schon was in Vorbereitung. Auch die Interviews, die ich mal angedroht hatte, sind in Vorbereitung. Wir haben ja jetzt bald April und dann sollte mindestens eins kommen. Ja, ich denke mal, das erste wird das mit dem Gamer sein. Aber wir lassen uns da mal überraschen. Ich muss mich da auch überraschen lassen. Okay, dann wollen wir mal zur Geschichte schreiten oder zum Brief oder was auch immer. So, geschrieben von, ich habe das nie wirklich mehr gesagt, ne? Kann das sein? Aber, ne, es tut mir leid, das lese ich nicht vor, von wem das ist. Der heißt nämlich HSV Forever. Naja, jeder hat seine Fehler. Gut, dann, ja, liebe HSV-Fans. Ich weiß, aber das gehört ja ein bisschen dazu. So, dann wollen wir mal zur Geschichte. Hier bin ich nun, leer. Umringt von so vielen Wegen, die alle direkt in einer Mauer zu enden scheinen. Zurückgelassen mit so vielen Erinnerungen, zu wundervoll, um sie zu vergessen, zu schmerzhaft, um es nicht zu tun. Trauernd um all das sicher scheinende Wundervolle, das gewichen ist. Eingenommen der Platz stattdessen durch etwas, das der Hölle gleichen muss. Gestern habe ich den Kampf um dich verloren, endgültig. Doch auch du verlorst diesen Kampf um dich, um deiner selbst. Du verlorst den Kampf gegen die Mauern, die dich umgeben, Mauern errichtet zum Selbstschutz, gebaut aus Selbstgerechtigkeit und Angst. Angst davor, Dinge, dich, zu hinterfragen, Furcht davor, einen Fehler zu finden, Fehler, die deine Mauern zum Schutz errichtet und doch nur als dein Gefängnis existierend ins Wanken hätten bringen können. Dabei hätten sie dich befreien können. Kein Fehler wäre unkorrigierbar, unverzeihlich gewesen. Die Erkenntnis eines Fehlers hätte dich nicht zu einem schlechten Menschen gemacht, sondern zu einem starken. Ich weiß, du wolltest immer ein guter Mensch sein und dein Selbstbild musste diese Gestalt um jeden Preis bewahren. Du wolltest immer, doch warst du es oft nicht. Nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil schon da dein Selbstschutz jedes noch so geringe Risiko eines Fehlers oder der Erkenntnis eines ebensolchen abwehren musste. Auch da schon um jeden Preis. Doch eben dieses Blocken, Schweigen, deine wahre Meinung nicht äußern, verletzte die Menschen und machte es ihnen schwer, dich nicht zu verletzen. Dein Schutz ist deine Gefahr. Wir wollten unsere erste Vereinigung mit einem anderen Menschen, die erste absolute Nähe, gemeinsam erleben. Doch du hattest Angst vor Schmerz. Ich ließ dir alle Zeit, nur hin und wieder fragte ich dich. Beim letzten Mal sagtest du ja, als ich dich nach dem Versuch fragte, doch dein Körper flüsterte gleich nein. Hätte ich deinem Körper nicht gelauscht, vielleicht hätte ich dich vergewaltigt, ohne es zu ahnen. Denn du sagtest bis zum Schluss nicht nein, obwohl ich lange so tat, als hätte ich deinen Körper nicht gehört. Nun werden wir uns niemals so nahe sein. Nicht weit voneinander entfernt trennt uns doch nun die Ewigkeit. Du hast mich verlassen, weil ich über dich bestimmt hätte. Dabei hast du nie deine Meinung gesagt, obwohl ich dich drum bat. Wie bestimmt man über jemanden, der seine wahre Meinung nicht offenbart? Ich habe schon alles versucht, um dich zu lesen, doch am Ende hatte ich keine Chance. Das sagte ich dir auch gestern. Auch gestern wolltest du es nicht hören, aus Angst, den Fehler zu erkennen. Aus Angst, was danach hätte passieren können. Obwohl du nicht zu verlieren hattest, sondern so viel zu gewinnen. Oft konnte ich gestern sehen, dass deine Mauern Risse bekamen. Erkennen, dass meine Worte leise durch die Mauern hindurch bis zu dir drangen. Nicht genug, um dich zu packen, aus deinem Gefängnis zu reißen. Nur gerade genug, dich zu berühren. Und ich sah, dass du noch nicht ganz aufgegeben hattest. Immer wieder stahl sich eine Träne aus dem Winkel deiner Augen. Schlich hinab an deiner zarten Wange. Du gabst dir Mühe, hart zu wirken. Ich konnte sie nicht übersehen. Ich beobachtete deine einzelnen Tränen, Ausdruck für Sieg und Niederlage zugleich, zerrissen von Mitgefühl und Wut. Dem Verlangen, dich tröstend in meine weichen Arme zu schließen, die Tränen wie schon öfters mit meiner Brust zu trocknen und dich, deine Mauern, zu brechen. In jedem dieser Momente konnte ich dich, schwach aber mit allem, was du hattest, kämpfen sehen. Du konntest nicht einen Kampf gewinnen. Und so flicktest du jeden Kratzer, den ich deinen Mauern zufügen konnte, als Sklave deines falschen Selbst, dem Selbst, das vorgibt, dich zu schützen, tatsächlich aber einem Leben diktiert, das du nicht verdient hast. Du bist besser als das, das sagte ich dir gestern auch. Ich konnte sehen, für eine einzige Sekunde nur, du hast mir geglaubt. Dann hatte dich die Macht deiner Mauern wieder. So bautest du die Mauern weiter, feuertest weiter alles auf mich, was du hattest, auf dass ich deine Mauern nie wieder bedrohen könne. Du bekämpfst mich also weiter, unerbittlich. Ich weiß nicht, ob aus voller Überzeugung oder endgültig kapitulierend vor der Macht deines inneren Diktators, wissend, dass ich nicht dein Feind bin, es zumindest niemals sein wollte. Ich versuchte, dich zu befreien, mit einer Mischung aus Gefühl und Gewalt. Deine eine Hand fassend, um dich zu erretten, deine andere brechend, um dich von deinem Gefängnis zu trennen. Schließlich aber hatte ich verloren. Du stießt meine Hand weg. Eine Hand zu jemandem gehörend, der ein Jahr alles für dich tat, noch viel mehr getan hätte und noch ein weiteres halbes Jahr um dich kämpfte. Um dich kämpfte, obwohl er mit allem beschossen wurde, was du, dein Selbstschutz, ihr beiden hattet. Und obwohl jeder dieser Schüsse traf. Stattdessen gabst du dich der Hand hin mit Leib und Seele, die dir einen einfachen Weg bieten konnte. Obwohl es ein falscher Weg, ein schlechter Weg war. Ein Weg im Schatten. Ich wollte nur einen Versuch. Ich wollte dein beschützendes Selbst nicht vernichten. In jeder Sekunde hättest du dich wieder in deinen schützenden Mauern flüchten können. Nur rauskommen, wenn du dich sicher gefühlt hättest. Wie ein schüchternes Reh, noch unsicher, ob ich sein Jäger oder sein Beschützer bin. Alles, was ich mir wünschte, war eine Chance oder wenigstens ein einzelnes Wort von dir, das du gehst, ohne mich als Feind zu betrachten. Ein Wort, das die Zeit mit mir davon freispricht, dein wahres Gefängnis gewesen zu sein. Denn wir wissen doch beide, dass ich dir viel mehr Freiheit gab, als es irgendwer sonst getan hätte. Deine Freiheit sogar noch vergrößern wollte, dich ermutigen, sie zu nutzen. Ich wollte immer das freie Du, das wahre Du. So oft warst du schon fast dankbar, dass du mir genügst. Dabei sagte ich dir immer, dass du wunderbar bist, verlangte nichts, bat nur um ein bisschen Respekt. Doch du stempeltest mich als Feind, erneut, diesmal endgültig, und ich musste gehen. Und so gingen wir als Feinde, und ich wurde zum Feind. Erneut mitten ins Herz getroffen, mit Wunden übersät, konnte ich dich nicht gewinnen lassen. Du hattest mir alle Kraft genommen. Und so war mein letzter Akt der eines Feindes. Wir hatten beide verloren. Du noch ein kleines bisschen mehr. Ich sowieso schon immer viel mehr als du. Ich fragte dich gestern, ob du ein Ende im Krieg wirklich willst. Und du hast dich entschieden. Du wolltest es. Hier sind wir nun, in dem Wissen, dass der erste Mensch, den wir liebten, nun unser erster Feind ist. Und alles, was bleibt, ist das Warum. Ja, das war die Geschichte. Ähnlichkeiten mit existierenden Personen sind ausgeschlossen. Muss ich mal sagen, weil ich da mal eine Frage bekam. Ach ja, Fragen. Da ist eine gute Frage. Ich hatte ja mal um Fragen gebeten und so. Also jeder, der irgendwie eine Frage hat, kann sie mir stellen. Im Moment kommen da nicht so viele Fragen, dass sich das lohnt, und deswegen gibt es auch im Moment keine. So, jetzt kommen wir aber gleich direkt zum, zu unserem Dingensbummens hier, weißt du, ne? Wir müssen erstmal ein Update von FileZilla machen hier. Da schneide ich sowieso gleich weg. Wir kommen als erstes zu, also als nächstes. Als erstes wäre nicht so toll. Wir kommen als nächstes direkt zu unserem WordPress-Blog. Und zwar hatten wir letzte Mal einen Account bei Hostinger gemacht. Dann haben wir uns WordPress runtergeladen. Und ich habe total vergessen, die ganzen Links auf meine Internetseite zu machen. Ja, wenn der Podcast jetzt online ist, dann sind auch die ganzen Links da. Dann haben wir den ganzen Kladderadatsch von WordPress hochgeladen auf den Server von Hostinger. So, und jetzt, wenn das alles schon passiert ist, und eigentlich sollte das ja passiert sein, gehen wir einfach mal los und wollen das ganze Zeugs auch wirklich installieren. Ja, das machen wir dann auch mal und das machen wir wie folgt. Ich muss da nur eben gucken. Ich habe nämlich hier keine Ahnung mehr, wie mein Benutzer bei Hostinger heißt. Das ist jetzt ein bisschen was peinlich. Aber du weißt deinen Namen, hoffe ich. Ja, wir müssen uns da mal eben anmelden hier. Mein Passwort ist 1234567. Das Passwort ist falsch, leck mich doch. ja, das ist immer das. So ist das, wenn das unvorbereitet ist. Vollkommen kacke. Dann machen wir das mal anders. Ja, ihr seid live dabei. Also du bist live dabei, wenn nichts funktioniert. Und in letzter Zeit ist es ziemlich viel. Das ist auch schön. Mein Passwort ist in der E-Mail auch verschlüsselt. Also verpunktet. Huhu. So, wir wollen dann aber mal. Wir machen das. Also, was ist? So. Also, wir machen das jetzt so. Dein Benutzername bei Hostinger und dein Konto, deine Domain, die du benutzt hast, das tippst du oben einfach mal ein. Und also in den Browser. Und da müssen wir mal eben schauen, wie das denn hier läuft, die ganze Scheiße. Weiß ich nämlich auch nicht. Ist gerade. Dann machen wir mal eben. So. Also, dann fangen wir mal an. Da haben wir das ja jetzt alles. Du hast deinen Namen. Du hast deine Domain dazu. Wenn nicht, meldest du dich nochmal eben kurz im Konto an von Hostinger. Du hast deine Domain. Meine heißt ja, ich mache es auch ohne Gummi.hol.es. Und das tippst du einfach mal in deinem Browser ein und siehst dann, dass da steht, dass irgendwas doof ist, WordPress will nicht und du kannst deine Konfigurationsdatei erstellen. Und da klickst du einfach mal drauf. Und das funktioniert mit diesem Server auch, egal was da steht. Und dann begrüßt dich auch schon ein WordPress-Logo mit Willkommen bei WordPress. Bevor wir anfangen, brauchen wir einige Informationen zur Datenbank. Jo, dann machen wir einfach mal weiter und machen auf Los geht's unten. Du kannst dir das natürlich unten auch noch durchlesen. Und jetzt wird es spannend. Und zwar Datenbankname, den kannst du lassen, wie du willst. Benutzername, den kannst du nicht lassen, wie du willst. Kommen wir gleich zu. Passwort kannst du auch nicht so lassen, wie du willst. Da kommen wir auch gleich zu. Der Datenbankhost, den lassen wir so, wie er ist. Und das Tabellenpräfix lassen wir auch so, wie es ist. Benutzername und Passwort musst du bei Hostinger einstellen. Weil du, ja, also wir machen jetzt mal Pause. Ich muss jetzt erstmal hier ein neues Passwort. Wo kriegen wir mein Passwort denn? Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Oh Mann, ey, und sowas immer auf gut Glück ganz schnell. Jetzt, ja, ich überprüfe meine E-Mail, du kleines Kacki. Ja, schön, dass man auf dem Smartphone schon Dings kriegt, aber da, aber im Internet nicht. So. Hallo, Bestätigung, Passwort. So. Ey, willst du mich denn... Sowas regt mich schon wieder auf. Ich kann doch nicht hier 500 E-Mails verschicken. Hallo! Meine Fresse, mein neues Passwort ist... Na, wer hat sich das denn einfallen lassen? So viel zu sicheres Passwort. Meine Fresse, ey. So, neues Hostinger-Büro. Ist mir doch egal. Also. Jetzt sind wir da. Drin. Jetzt, wenn du dich eingeloggt hast bei Hostinger, was du bitte tust. Da loggst du dich ein und hast auf der... Also wenn du so das Problem hast wie ich, oben hast du so eine Leiste, Home, Hosting, Domain, Server, irgendwas. Und da nichts ist, was du kennst, gehst du einfach auf Hosting oben. Ist bei mir so ein kleines H. Und dann steht da, ich mach's auch ohne Gummi, .hol.s. Da klickst du dann drauf auf deinen Namen. So, und dann gehen wir einfach mal so weit nach unten, dass wir die Datenbanken finden. Und zwar klicken wir dann auf MySQL Datenbank Name. Nee, auf Datenbank, MySQL Datenbanken. Man sollte nicht das sagen, was man da gerade liest. So, da steht neue MySQL Datenbank und Datenbank Benutzer erstellen. Da haben wir schon was drinstehen. Und zwar ist das auch dein Benutzername. Du kannst das ändern, musst es nicht ändern. Und Datenbankname und Benutzername ist gleich. Dann gehst du wieder auf deine WordPress Setup Dingensbums da. Datenbankname änderst du WordPress in Datenbankname in das, was bei Hostinger unter Datenbankname steht. Und den Benutzernamen auch. So, bei mir ist das gleich, bei dir wird das wahrscheinlich auch so sein. Passwort. Da machen wir jetzt einen Klick auf Generieren. Und zwar kommt dann gleich so ein neues Fenster. Und das, was ich hier habe, sieht schon ganz toll aus. Aber du kannst da oben nochmal rechts auf Generieren klicken. Und gleichzeitig kopierst du dir das dann. Du musst dir das ja nie merken. Kopierst dir das und drückst unten auf Passwort verwenden. Mit kopieren meine ich, du markierst es mit Steuerung C, kopierst es dir in die Zwischenablage. Dann gehst du wieder auf dein WordPress Setup und machst aus dem Passwort mit Steuerung V, also ein Passwort markieren, Steuerung V drücken, dein Passwort da rein. So, das war's eigentlich schon. Jetzt gehst du nochmal zurück auf Hostinger mit MySQL-Datenbanken und klickst einmal auf Erstellen. Und jetzt steht hier, es sieht so aus, als hätten sie etwas vergessen. Was habe ich denn vergessen? Was will der von mir? Witzig, ne? Dann machen wir den ganzen Scheiß nochmal. Ich wusste nicht, dass Hostinger das so kacke macht. Und zwar, du hast das jetzt genauso wie ich. Schreibst du einfach hinter MySQL Datenbankname WP. Da steht Datenbank drin, da schreibst du einfach WP rein. Und bei Benutzer schreibe ich jetzt, ich mache es auch ohne Gummi rein. Das heißt, dass der Benutzer viel länger ist. Toll. So, Passwort, du hast es immer noch in der Zwischenablage. Da machst du Steuerung V. Passwort erneut eingeben, auch Steuerung V. Bei dir kann auch CTRL stehen. Control, also Steuerung V drücken. So, und dann drücken wir auf Erstellen. Und dann hoffe ich, dass der das so möchte. Na, ausführen. Es dauert halt ein bisschen. Was wir aber schon machen können, ist im WordPress Setup machen wir oben Datenbankname hinter dem Unterstrich WP. Und bei Benutzername, das, was du da gewählt hast, kannst auch WP nehmen, das, was du vorher genommen hast bei Hostinger. Und dann schauen wir mal, also der führt hier bei mir noch aus, kann sich nur noch um Stunden handeln, aber ich versuche da mal eben was. So, die Datenbank wurde erstellt. Okay, also das hat schon mal funktioniert. Jetzt gehen wir zurück auf das WordPress-Setup und klicken unten einfach auf den Knopf. Und wenn du das gemacht hast, steht da, alles klar, diesen Teil der Installation hast du geschafft. WordPress kann jetzt mit deiner Datenbank kommunizieren. Wenn du bereit bist, kannst du jetzt Kaffee trinken gehen oder so. Aber nein, wir werden auf Installation ausführen klicken. Das machen wir mal. Ja, dann schauen wir mal, was passiert. Es passiert im Moment nicht viel. Oh, da ist es. Willkommen bei der berühmten 5-Minuten-Installation. So, dann fangen wir mal gleich unten an. Du musst ja das da nicht durchlesen. Wir sind ja da. Also ich. So, der Seitentitel. Ich schreibe da einfach mal, ich mach's auch ohne Gummi. Benutzername. Da solltest du dir was einfallen lassen. Das ist genauso wie bei irgendeinem Forum oder irgendeiner Seite. Nimmst du einen Benutzernamen. Ich nehme da den. Und die Hinweise da kannst du ja selbst durchlesen. Passwort doppelt. So, dann nehmen wir einfach irgendein Passwort, was du dir merken kannst. Aber wenn du nichts angibst, wird dir automatisch ein Passwort erstellt. Ja, das ist doch schön. Dann lassen wir das Passwort mal raus. Deine E-Mail-Adresse solltest du direkt eintragen. Ich lasse das Passwort extra weg, weil ich hoffe, dass der mir ein Passwort generiert, was sehr sicher ist. Privatsphäre, Suchmaschinen dürfen diese Webseite indexieren. Ich lasse das mal drin. Warum nicht? Man kann neue Besucher immer gebrauchen. Dann klicken wir auf WordPress installieren. So, WordPress wurde installiert, steht bei mir. Falls du mehr Schritte erwartet hast, müssen wir dich leider enttäuschen. Alles fertig. Jetzt glaubst du, was? Alles fertig? Aber da steht dein Benutzername. Und unten steht dein Passwort. Dieses Passwort, da steht da, dass du dir das notieren musst. Und das solltest du auch wirklich tun. Das heißt, ich kopiere mir das in die Zwischenablage und schreibe es gleich in eine Textdatei und lerne das dann auswendig. Und naja, also auf jeden Fall merkt ihr das irgendwie. Schreibst du wohin, wo es keiner sieht. Und wenn du das hast, dann klicken wir auf Anmelden. Und dann können wir da Benutzernamen eintippen und das Passwort einfügen. Ich klicke mal auf Erinnere dich an mich. Ist immer ganz schön, wenn sich dann irgendwer an mich erinnert. Und dann klicke ich auf Anmelden. Ja, dann läuft es ein bisschen. Dann gibt es noch E-Mails hier, merke ich gerade. Was mich gerade begrüßt, ist mein WordPress-Blog. Und wie es dann weitergeht und was wir dann noch alles machen. Und ich mich gerade frage, warum ein Plugin direkt aktualisiert werden muss. Naja, ich hasse Plugins. So, dann damit ist der WordPress-Blog eigentlich schon fertig. Auch wenn du es nicht glaubst, du guckst dir einfach mal deinen WordPress-Blog an und das machst du, indem du oben auf dieses kleine Häuschen mit deinem Namen den Seitentitel, den du gerade vergeben hast, mal draufklickst und dann auf zur Seite, aber ich glaube, man muss ja gar nicht mehr draufklicken, ne? Also du kannst da draufklicken, machst du einfach mal und was siehst du da? Hallo Welt. Ja, sieht doch schon mal ganz toll aus. Und wie wir das jetzt ändern? Und wieder nicht mehr Beispielseite steht oder Archiv oder was weiß ich. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Und das wird dann auch höchstwahrscheinlich die letzte Folge sein. Also die letzte WordPress. Und wenn da noch einer mehr wissen will, Fragen, Fragen, Fragen. Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Podcast. Heute wieder sehr unvorbereitet, sehr schnell mal eben dahingerotzt, weil man kennt das ja. Wir haben jetzt 12.03 Uhr, haben wir gut hingekriegt. Dann würde ich sagen, nicht nächsten 14 Tage, so viel Zeit haben wir ja nicht mehr, aber sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal und dann auch wieder vorbereitet und ein bisschen Ruhe reinkriegen hier und dann läuft das schon. So, dann wünsche ich euch für die nächste Zeit bis zum nächsten Podcast eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Lasst es euch gut gehen. Und dran denken, immer Mensch bleiben.